Osten der goldene Strahl, es glänzt schon im Osten der goldene Strahl, wo Brüder und Schwestern zum Aufstehen ist da. Stop!